Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Hallo ihr da draußen. Hallo. Guten Tag, Julian. Hallo, Tim. Ich freue mich, denn das ist die erste Ausgabe von Gamerscore. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ich konnte letzte Nacht gar nicht schlafen. Damit ihr auch wisst, wer wir überhaupt sind, gibt es jetzt das hier für euch. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogame-Show im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Söbbelberg zu erreichen. Ich denke, jetzt wisst ihr ganz gut Bescheid. Und da habe ich auch gleich eine Anekdote zu unseren Vornamen. Ich habe nämlich letztens ein nettes Magazin durchgeblättert und da gab es eine Umfrage zu den erotischsten Vornamen. Rate mal, was bei den männlichen auf Platz 1 war. Das ist mir total egal. Es war tatsächlich Tim. Und jetzt darfst du raten, welcher Name bei den weiblichen Vornamen ganz oben auf der Liste steht. Weißt du noch, als du mich gefragt hast, welcher männliche Name ganz oben stand und ich gesagt habe, das ist mir total egal. Alles klar, ich habe verstanden. Aber es ist tatsächlich Julia. Du bist also ziemlich nah dran. Wir sind ja so ein höchst erotisches Duo, könnte man kann meinen. Kann man so oder? Sagen, ja, auf jeden Fall. Deswegen kann es, glaube ich, auch mit den besten Voraussetzungen jetzt losgehen mit der ersten Rubrik und das ist... Rund oder Schund. Hier findet sich immer Platz für Ersteindrücke und Reviews. Los geht's heute mit... Plants vs. Zombies, Garden Warfare, ein Casual-Shooter im Pflanzen-gegen-Zombies-Universum. Das kennt man schon von den Handy- und Tablet-Spielen. Die Figuren wurden jetzt in dieses Shooter-Genre umgesetzt. Die Pflanzen kämpfen natürlich gegen die Zombies. Man wählt eine Seite und betritt dann das Schlachtfeld. Da wird dann mit Erbsen geballert. Sieht auch auf der Xbox One grafisch sehr hübsch aus. Bald soll auch eine PC-Version erscheinen. Und Julian, du hast die 360-Version gespielt. Was hältst du davon? Habe ich in der Tat und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel mag spaßig sein, für mich persönlich ist es einfach zu krass für zwischendurch. Ich setze mich lieber hin, spiele ein Spiel dafür etwas länger am Stück und ganz persönlich behaupte ich mal, dass Plants vs. Zombies Garden Warfare dafür einfach nicht geeignet ist. Ich hatte mit dem Titel echt viel Spaß und ich finde, es hat eine Daseinsberechtigung als kurzweiliger Mehrspielerspaß. Ja, deshalb vergebe ich 7 von 10 zombie-zerfetzende Kartoffelminen. Gehen wir doch mal weiter zu Metal Gear Solid Ground Zeroes. Erklär mal, was das überhaupt ist. Snake! Das ist der Auftakt zu The Phantom Pain, der lang erwartete 5. Teil, welcher bis jetzt noch keinen Release-Termin hat. Er ist schon von Anfang an sehr krass in Kritik geraten, weil viele ihn als kostenpflichtige Demo bezeichnen, aufgrund einer sehr, sehr kurzen Spieldauer von gerade mal 2 Stunden knapp. Also ich habe auch beim ersten Durchgang keine 2 Stunden gebraucht. Das ist natürlich echt ein bisschen mager. Wie siehst du das denn, Tim? Die 1-2 Stunden Spielzeit betrifft halt nur die Hauptmission. Es gibt ja noch zahlreiche Nebenmissionen, die aber alle auf der gleichen Karte spielen. Das ist so ein bisschen so der Wermutstropfen. Es sieht grafisch wirklich ziemlich ansprechend aus. Vor allem nachts zeigt die neue Engine, die Fox Engine heißt sie, glaube ich, echt, was sie kann. Trotzdem, man muss sagen, es ist wirklich irgendwie schon eine kostenpflichtige Demo. Ein bisschen hätten sie schon mit dem Preis runtergehen sollen. Dann wäre die ganze Sache fairer gewesen. Ja, das Coole ist ja, das Spiel ist ja auch für die Last und Current Gen, also für Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 und PlayStation 4 erschienen. Und ich muss sagen, auf beiden Konsolengenerationen sieht es echt gut aus, oder? Da haben sie einiges noch rausgeholt. Insbesondere, es ist halt eine Open World. Es gibt einige neue Gameplay-Elemente gegenüber den anderen Metal Gear Solid-Teilen. Allen voran sei da mal dieses tragbare Kartending genannt, dessen Namen ich natürlich gerade nicht im Kopf habe. Das ist auf jeden Fall recht cool. Da kann man seine Objekte sofort sehen und seine Missionen. Auch das neue Gameplay. Also das spielt sich ja schon alles so ein bisschen dynamischer und gar nicht mehr so wie die Vorgänger. Ich glaube, Fans waren davon jetzt nicht unbedingt so begeistert, aber mir hat das ganz gut gefallen. So eine Generalüberholung war, glaube ich, echt das Richtige für die Serie. Deshalb freue ich mich auch auf The Phantom Pain. Weißt du, welches Spiel auch echt gut aussah und letzten Monat rauskam? Das war Infamous Second Son, der dritte Teil der Infamous-Reihe, auch wenn Second im Titel ist. Aber es geht auch gar nicht um den alten Hauptcharakter Cole McGrath, sondern jetzt um Delson Rowe, der 25-jährige Hipster, der immer noch zu Hause wohnt, arbeitslos ist und überall Graffiti an die Wand sprüht. Du merkst, ich war voll angetan von dem Charakter. Also ich fand Delson auf jeden Fall interessanter als dieses Abziehbild eines Videospielhelden. Also ich mochte Cole, so ist es nicht, aber Delson ist auf jeden Fall interessanter, weil es halt nicht dieser Standard-Typ ist, der einfach voll krass ist. Delson hat einige Schwächen, ist ein ziemlicher Rotzlöffel. Kann man mögen, muss man nicht. Es gab ja auch bei Devil May Cry damals ganz schöne Proteste, dass es jetzt so eine Art Emo geworden ist, der einfach sich für den Geilsten hält. Ich mochte Delson trotzdem ganz gerne und konnte mir auch gut vorstellen, mit ihm als böser Delson die Stadt zu zerstören oder als guter Delson ein Held zu sein. Ja gut, das natürlich. Ich meine, es ist auch das Gut- und Böse-Feature, was jetzt wieder Einzug gehalten hat, was man aus den vorherigen Teilen kennt. Ich finde, dieses Mal wurde es ein bisschen besser umgesetzt. Die Linie zwischen Gut und Böse, also in dem Fall Held und Antagonist, war ein bisschen besser gesetzt. Also man konnte da schon von vornherein entscheiden, welche Richtung man geht, aber eben auch durch manche Fähigkeiten konnte man eben besser sehen, welche Richtung man einschlägt. Das hat auch die Story teilweise recht gut wiedergespiegelt, auch wenn man sagen muss, die Story war ja doch eher so ein bisschen trashig, B-Movie-mäßig. Ja, so eine klassische Videospiel-Story irgendwie. Ja, also meine Hauptlieblingskraft war Neon, wenn ich ehrlich bin. Das fand ich einfach super gut aus, wenn man die eingesetzt hat. Aber auch als man die das erste Mal gesehen hat, bei einem anderen Konstruiden, Zelluliten, wie heißen die? Conduit. Konduiden, genau. Und ja, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Auch die Kämpfe, muss ich sagen, die Bosskämpfe waren cool. Die Kämpfe an sich waren eigentlich auch cool, unterstrichen. Denn mit der Zeit, für mich persönlich, war es sehr eintönig. Also man hat immer gegen dieselben DUP-Agenten gekämpft. Da gab es kaum Abwechslung. Die hatten zwar auch Kräfte, aber das waren auch immer dieselben Kräfte. Und ich weiß nicht, irgendwann war das für mich ein bisschen zu viel. Ein paar mehr Gegnertypen hätten dem Spiel echt gut getan, aber die Kämpfe fand ich trotzdem so toll inszeniert. Diese wuchtigen Kräfte, überhaupt, dass die Kräfte dieses Urban-Thema haben, also dass es nicht irgendwie einfach Feuer, Eis, dass es Elemente sind, sondern halt Beton, Neon, Rauch und noch eine Kraft, von der wir jetzt nichts verraten, sonst kennt man schon alle von Anfang an. Hat mir wirklich gut gefallen, also da gerne mehr von. Ja, ich würde auch sagen, also wenn man für seine PS4 ganz dringend Futter sucht, dann ist Infamous Second Son ein Titel, den man ganz getrost reinstecken kann. Was würdest du dem Titel denn geben? Ich weiß nicht, ob sich nur für Infamous der Kauf einer PS4 lohnt, aber wenn man eine PS4 hat, ist Infamous Second Son auf jeden Fall Pflicht, finde ich. Und deshalb gebe ich 8 von 10 Rotzlöffeln mit beneidenswert krassen Superkräften. Und ich gebe 7 von 10 Hipstern ohne krasse Superkräfte. Nur weil du was gegen Delson hast. Nichts Effektives. Ist mir völlig egal, es geht nämlich jetzt um ein ganz besonderes Spiel, ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein krasser Fanboy bin. Es geht natürlich um Dark Souls 2. Oh, und ich dachte, du meintest Hentai Tentacle Adventure 3. Das kommt gleich auf Platz 2 meiner Lieblingsspiele, aber jetzt geht's, wie gesagt, um Dark Souls, das ja gerade für die PlayStation 3 und für die Xbox 360 erschienen ist. In wenigen Tagen erscheint die PC-Fassung. Also der PC ist ja erstmalig die Lead-Plattform, das heißt, es wurde nicht nur für den PC entwickelt, sondern auch darauf ausgelegt. Was heißt das genau? Das heißt im Klartext, dass es alles ein bisschen schicker aussieht und eben auch in Anführungszeichen neuere Technik benutzt wird, die eben den älteren Konsolen nicht mehr zur Verfügung steht. Also eine höhere Bildwiederholungsfrequenz und auch eine Auflösung wahrscheinlich bis zu 4K, wovon ich ausgehe, dass der PC die Lead-Plattform ist, damit man das Spiel auch schon auf den Next-Gen-Konsolen, auf den Current-Gen-Konsolen ausliefern kann, denn wie wir alle wissen, können die auch schon alles das darstellen. Naja, ich hoffe jedenfalls auf eine Xbox One oder PS4-Fassung. Ich habe es ja auf der Gamescom angespielt, damals auf einer PlayStation 3. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass es grafisch ein bisschen runtergeschraubt wurde. Ja, es gab auch einen ziemlichen Shitstorm, deswegen haben sich sehr viele beschwert, auch wie du schon sagtest, sie es halt auf der Gamescom gesehen haben, auf der E3 und auch durch Trailer und ähnliches und Screenshots, dass das Spiel eigentlich sehr, sehr gut aussieht, auch schon viel besser als der erste Teil, der erste Dark Souls-Teil. Und wir jetzt eben in Anführungszeichen was vorgesetzt haben, was tatsächlich nach letzter Konsolengeneration aussieht und wirklich gar nicht so ausschaut, als sei es für dieses Jahr rausgebracht worden. Von daher verständlich der Shitstorm, wenn man A sieht und B serviert bekommt. Aber ganz ehrlich, ist es trotzdem wieder ein sehr schönes, düsteres und bockschweres Rollenspiel geworden, was nach wie vor kaum Fehler verzeiht. Und ich muss sagen, das ist für mich so der Hauptgrund, Dark Souls überhaupt zu spielen. Die Vorgänger waren ja jetzt auch grafisch nicht jetzt besonders krass. das spielt eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Es mag der Fanboy aus mir sprechen, aber mich hat das jetzt nicht gestört. Aber ich freue mich, wenn es eine schönere Fassung gibt. Wie du schon richtig sagst, ganz ehrlich, also ich habe das Spiel jetzt über 50 Stunden gespielt und ich habe kein einziges Mal gedacht irgendwie, das sieht aber echt scheiße aus. Mein Spielspaß ist dahin. Nee, also Spaß macht es genauso wie vorher. Es frustriert auch genauso wie vorher. Wenn man arrogant geworden ist oder zu viel Übermut aufgebracht hat, dann wird man wieder gnadenlos bestraft. Es ist wieder da, dieser Reiz des Versagens und daraufhin die verkackte Passage zu meistern, sorgt wieder für so ein intensives Erfolgserlebnis. Das erlebe ich bei keinem anderen Spiel ganz groß. Muss ich ehrlich sagen, das hatte ich auch. Als ich dann am Ende endlich einen ganz bestimmten Boss besiegt habe, konnte ich erstmal nicht aufstehen, weil ich eine steinharte Erektion hatte. Punkt. Ja, das ist so, mehr gibt es dem nicht hinzuzufügen. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist, dass es jetzt auch für, ich möchte nicht behaupten Anfänger, aber Leute, die zum ersten Mal in dieser Dark Souls-Reihe jetzt angefangen haben, ist es um einiges zugänglicher. Man hat ein kleines Tutorial am Anfang, das Spiel erklärt ein bisschen, worauf man achten sollte, worauf man nicht achten sollte, was man machen sollte, wie man es machen sollte, sollte. Ja, dieses Tutorial, und das gab es ja auch schon in den Vorgängern, aber das, ja, aber nicht ist jetzt in der ein Form. Bisschen ausführlicher. Genau, ja. Es ist um einiges ausführlicher und es ist, ne, sie sagen auch direkt, hey, das Spiel ist so unverzeihlich, wenn hier was passiert, dann Pech gehabt. Richtig, Fehler lassen sich nicht rückgängig machen. Also wenn du aus Versehen einen NPC, der dir was ganz Wichtiges gibt, tötest, dann hast du halt für den Spielstand die Arschkarte gezogen. Aber ich finde es ganz toll, dass sie diesen Balanceakt geschafft haben, es zugänglicher für Einsteiger zu machen, aber für die Hardcore-Fans, so wie ich es bin, es nicht irgendwie unattraktiv zu machen. Habe ich gehofft, aber nicht unbedingt erwartet. Für Leute, die nicht so ganz krass hardcore sind, gibt es auch das Seelengefäß und das lässt dann jetzt Punkte neu verteilen. Das heißt, hat man sich mal verskillt oder will man doch lieber ein bisschen mehr in Stärke investieren, damit man mehr draufhaut oder ein bisschen mehr in Ausdauer, damit man eben ein bisschen mehr tragen kann, dann darf man das ruhig machen. Diese Seelengefäße findet man, glaube ich, beim ersten Durchlauf 4, 5, 6 Stück davon, je nachdem, wie gut man sie sucht. Und von daher kann man auch dann endlich mal ein bisschen rumprobieren mit seinem Charakter. Dann ist es auch so, dass man gleich am Anfang schon teleportieren kann. Das ging im ersten Teil noch nicht. Da brauchte man erst das Herrschergefäß. Und das war ziemlich schwer zu kriegen, weil man da wohl den schwersten Endgegnerkampf vor sich hatte. Aber das kann man jetzt von Anfang an. Auch das Online-System hat sich verbessert, finde ich. Das System ist an sich geblieben, aber es funktioniert jetzt viel besser. Also ich habe es mit meinem Bruder zusammengespielt und wir haben es wirklich immer geschafft, uns zu verbinden und in eine Welt zu kommen und gemeinsam dann den Endboss zu legen und was wieder für knallharte, spannende Kämpfe gesorgt hat. Ja, also ich habe jetzt keinen Bruder, mit dem ich spielen konnte, aber trotzdem habe ich halt mit Leuten aus aller Welt zusammengezockt. Vor Endbossen ist das sehr nützlich, wenn man keinen Ausweg sieht. Jemanden dank der Seifensteine heißen, die sich dann eben entweder in diese Welt portieren, um sich mal den Boss anzuschauen und jemand anderen zu helfen, oder jemanden in seine Welt zu holen, der einem dann hilft. Also das ist wirklich sehr cool gemacht. Das funktioniert mittlerweile einwandfrei. In Dark Souls 1 gab es ja immer kleinere Probleme mit und Verbindungsabbrüche und. Aber hier funktioniert das echt richtig gut. Es gibt wenig Spiele, wo es so viel Spaß macht zu helfen. Also bei Online-Shootern zum Beispiel, wenn du da eine Medi-Klasse hast, das ist ja meistens nicht so der dankbarste Job. Und hier macht es wirklich viel Laune zu helfen, aber du kannst auch sehr, sehr böse und fies sein, indem du in andere Welten eindringst und Leute eiskalt niedermetzelst. An einer Stelle wurde ich ständig invaded, bin dann ziemlich verzweifelt, weil die Leute mich nicht in Ruhe gelassen haben. Die sind dauernd als dunkle Phantome in meine Welt eingedrungen und haben mich erledigt. Das ist mir auch passiert und ich dachte mir dann so, verdammten Penner, das kann ich auch. Und ich bin also in eine andere Welt eingedrungen und habe da so dick aufs Gesicht bekommen, dass ich das nie wieder gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann so gedacht, ich könnte jetzt einfach offline weiterspielen. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht, denn das Koop-System ist einfach viel zu gut, als dass man das offline spielen sollte. Also abschließend, was meinst du, was geben wir Dark Souls 2 denn für eine Wertung? Also ich gebe dem Spiel 50 Stunden meines Lebens, die ich nicht mehr wiederbekomme. Und du? Also ich gebe dem Spiel noch mindestens 300 Stunden. Ich habe noch einiges vor mir, weil ich auch die ersten beiden Teile gemeistert habe. Bei Dark Souls 2 steht mir noch einiges bevor, aber ich kann jetzt schon sagen, und ich glaube, da stimmst du mir zu, dass das Spiel 9 von 10 Controllern mit Bissspuren verdient hat. Locker. Wenn nicht 10 von 10, aber dann spricht der Fanboy aus mir wieder, dann werde ich wieder beschuldigt. Also ich hätte dem Spiel jetzt 8 von 10 zerstörte Controller gegeben, aber 9 von 10, das ist auch in Ordnung. Kannst dich mit arrangieren. Definitiv. Dann ist ja gut. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass ich momentan für Gameswelt den Test zu Kinect Sports Rivals schreibe. habe es bisher nur angespielt, aber das macht schon einen ganz guten Eindruck. Zumindest für einen lustigen Abend mit ein paar Freunden scheint es echt was zu taugen. Ist ein Xbox One-Titel und ich muss sagen, das neue Kinect-System scheint wirklich um einiges besser zu sein als das erste. Man merkt es schon, wenn man zum Beispiel sich das Gesicht scannen lässt und man sich selbst als Kinect Sports Rivals Champion dann sieht. Weil das ist teilweise wirklich verblüffend, was diese Kamera alles drauf hat. Wird natürlich gleich zur NSA übertragen. Also was mir persönlich ja sehr wichtig ist, sieht das auch maximal behindert aus, wenn man vom TV zappelt oder ist das ein bisschen eingerenkt? Also es ist nicht so ein albernes Rumgezappel, wie es teilweise bei Wii-Titeln der Fall war oder bei anderen Kinect-Spielen. Also man sieht nicht aus wie ein Affenmädchen, das einen Schlaganfall hat. Siehst du ja sowieso immer, aber eher nicht. Und ich habe es gar nicht gespürt, dass ich gar nichts dazu sagen kann. Das ist, glaube ich, auch besser so. Ja, ich denke auch. Du Penner, ey. Du Sackfresse. Du hast keine Ahnung. Du hast echt was gegen Spaß. Du hast Spaß. Gibst du hast Spaß. Du hast Spaß. Kinect ist Spaß. Du bist richtiger Spaß-Ti. Megaster. Ja, ich glaube, wir sind jetzt gerade direkt. Hallo? Sind wir gerade direkt zugeschaltet zu unserem Kuschelkumpel Christian? Ja, hallo. Ich zocke gerade an der One und deswegen läuft Skype auf der One, während wir das hier aufnehmen. Ich spiele gerade Titanfall. Was für ein Zufall. Super. Ich hab den Spaß schon mal vorab. Ich spiele sehr gerne Titanfall. Ich war ja bei dir zu Gast und habe dann mal miterlebt, wie du Titanfall spielst neben dir. Und es war eine Freude, dir dabei zuzusehen, weil du ja mit ziemlicher Begeisterung daran gegangen bist. Weil ich auch so fucking gut bin vor allem. Das auch, ja, muss ich zugeben. Du hast schon echt gute Runden gehabt. Da war selten... Luke Schleime, was willst du von mir? Ist es nicht ein bisschen eng da im Arsch vom Chris, oder? Halt die Fresse! War schon nicht schlecht. Wie Chris dann dabei abgegangen ist, das hättest du mal sehen müssen, weil er dann auch richtig so... Und jetzt hau ich dir in die Fresse mit deinem eigenen verdammten Scheißarm! Und... Und ja, also es war wirklich sehr unterhaltsam. Also Amok Läufer ins Spiel, ich merke schon. Der Punkt ist, Titanfall mischt einfach Elemente, die ich total gerne mag. Klassischen schnellen Shooter, also so dieses Quake-Style. Du hast Teamplay, weil du halt doch schon darauf achten musst, was andere Titans gerade machen und was nicht. Du hast Mirror's Edge im Prinzip ein bisschen, indem du extrem schnelles Gameplay hast mit Wall-Rides und Wall-Jumps und so weiter. Und dazu kommt halt einfach Call of Duty, Belohnungssystem, alles, was du magst. Ist halt so eigentlich ein Shooter für die Generation ADHS, aber es macht es halt auch noch richtig gut dabei. Ja, also der Mix aus dem Ganzen hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich die Geschwindigkeit, ich muss sowieso sagen, ich bin großer Tournament-Spieler schon immer gewesen. Da haben quasi meine Shooter-Wurzeln angefangen. Und eben Spiele wie Call of Duty, Battlefield waren mir persönlich immer ein bisschen zu langsam. Sie machen Spaß, keine Frage. Aber Titanfall bringt eben wieder dieses ganze sich schnell umschauen, umherdrehen, draufhauen mit. Ey, absolut. Und vor allem, es geht so gut von der Hand. Das ist halt einfach, es spielt sich so unfassbar gut. Also die Steuerung geht einfach richtig, richtig schnell in deine Hand über. Und du hast... im Prinzip auch zwei verschiedene Steuerungsarten. Du hast halt zum einen den Titan, der ein bisschen schwerfälliger ist, wo du dann auch noch mal andere Elemente von der Karte nutzen kannst. Und dann hast du halt diese ganz schnellen Gameplay-Mechaniken als Pilot, wo du halt sehr, sehr oft, nennt sich quasi vertikales Gameplay, also irgendwie in der Luft und auf Dächern rumturnen kannst. Und das bringt dann halt in einer Partie auch schon Abwechslung. Du bist ja nicht die ganze Zeit in einem Titan unterwegs, sondern kämpfst ja auch durchaus als Pilot. Und vor allem auch als Pilot fühlst du dich den Titans nicht wirklich unterlegen. Lustigerweise kämpfe ich jetzt gerade gegen einen Titan live, während wir hier reden, und habe ihn jetzt gerade auch von Beinen geholt. Und das als Pilot. Das ist halt auch ganz geil. Im Prinzip ist es ja doch schon relativ schwierig, Karten zu balancen, wenn du sagst, du kannst sie sowohl als Pilot spielen, als auch als Titan. Und da irgendwie eine vernünftige Balance zu basteln und das so auszubalancieren, dass du dich in keiner der beiden Positionen wirklich benachteiligt fühlst, ist, glaube ich, schon relativ schwierig für einen Entwickler. Aber ja, da hat Respawn Entertainment, also der Entwickler, ja wirklich auch ein Händchen für bewiesen. Ihre Erfahrungen haben sie von Call of Duty, der Modern Warfare-Reihe, bis einschließlich Teil 2. Und du hast gerade schon Mirror's Edge angesprochen, da war es ja doch noch recht klobig, diese Parcours-Steuerung. Ne? Richtig mit Knöpfe drücken und ähnliches. Aber hier geht's ja wirklich, was du schon sagtest, dieses Dachparcours richtig geil von der Hand. Von A nach B nach C, haust dann in die Fresse, im nächsten springst du im Rücken und im dritten schießt du mit der Shotgun in das Gesicht. Oh. Mir gefällt das so gut, dass ich jetzt sagen würde, wenn ich einen anderen Shooter spiele und er hat diese Elemente nicht, wenn ich jetzt COD spielen würde, würde ich das echt vermissen. an der Wand langlaufen. Ganz, ganz lustig, weil ich habe berufsbedingt Call of Duty nochmal spielen müssen. Also ich, das ist ja jetzt nicht so eine Qual oder sowas, sondern so ein bisschen klang jetzt schon ein bisschen schlimm. Aber ich musste nochmal Call of Duty spielen und da dachte ich mir so, ey, jetzt gerade so an der Wand entlang, das wäre schon geil. Das fehlte mir dann auch so ein bisschen. Passt natürlich auch nicht ganz ins Setting, aber bei Titanfall ist es durchaus passend. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die einen stören, aber generell ist Titanfall mein aktueller Lieblings-Shooter. Was mich ziemlich überrascht hat, ist, dass, wie du eben schon angesprochen hast, dieses Balancing zwischen Titans und Piloten, dass das so super läuft. Also am Anfang habe ich immer nur gewartet, wann kann ich endlich meinen Titan fallen lassen, sozusagen. Aber mittlerweile warte ich da eigentlich mit, lass den manchmal auch alleine rumlaufen, mach den Automodus an und fühle mich als Pilot den anderen Titans auch überlegen, weil ich halt viel wendiger bin und wenn ich sie richtig anstelle, dann kriege ich die auch ziemlich gut zu Fall. Das hat sowieso sehr viele taktische Elemente. Also gerade diese Burn-Cards finde ich ziemlich gut. Ja, man unterschätzt es einfach. Na klar, auf ersten Blick sieht es aus wie Call of Duty mit einer Killstreak, die im Prinzip ein Titan ist. Und du kriegst halt irgendwelche Perks in Form von Karten. Das Kartensystem ist durchaus ein bisschen interessanter als normale Perks, weil du sie eben nur einmal einsetzen kannst. Also für diejenigen, die es nicht wissen, nach einer Runde bekommt man im Idealfall verschiedene Burn-Cards. Burn-Cards funktionieren so, dass man sie einsetzt und dann halt für ein Leben lang hat. Das heißt also, ich kann mir eine bessere Waffe besorgen, ich kann mir Unsichtbarkeit besorgen oder ich kann mir direkt einen Titan spawnen lassen. Und das bringt schon taktische Elemente mit rein, ist jetzt nicht so tiefgehend, ist nicht so wie bei einem Echtzeitstrategiespiel, dass du dir 25 Minuten lang Gedanken machen musst, aber es passt schon, bringt so eine gewisse Tiefe noch da irgendwie mit rein. Und wie du schon sagtest, ich fühle mich als Pilot auch tatsächlich nicht unterlegen, so einem Titan. Also klar, in einem One-on-One auf offenem Feld sieht es für dich erstmal doof aus, so. Aber je enger das Spielfeld, umso höher sind deine Chancen, einfach als Pilot auch mal einen Titan zu legen. Und was Julian gerade schon sagte, ich hatte, ja, vor 2-3 Tagen war das eine Runde, da habe ich knapp 70.000 XP gesammelt. Das ist schon sehr, sehr viel, aufgrund von Herausforderungen. Da war es einfach so, ich habe meinen eigenen Titan gespawnt und habe dafür dann was bekommen. Der ist zufälligerweise auch auf einem anderen Titan gelandet, hab dafür nochmal was bekommen, springe halt in ihn rein, kill 2-3, hatte dann irgendwie eine Herausforderung fertig und in dem Fall, wenn du keine Energie mehr hast, kannst du dich aus deinem Titan rauskatapultieren, dann gibt's eine kleine Atomexplosion, da habe ich dann einfach irgendwie 3-4 Leute mitgekillt und so weiter und so fort. Dann bin ich halt in der Luft, konnte ich dann, weißt du, du fliegst in die Luft und kannst erstmal schauen, so, was mache ich jetzt gerade? Schieße ich von hier auf den Titan, mache ich mich jetzt aus dem Staub und so weiter, suche mir quasi eine neue Umgebung. Und aus der Luft habe ich dann auch nochmal den Titan, der mich kaputt gemacht hat, zerstört, bin dann irgendwie auf einem anderen gelandet, von ihm auf einen weiteren gesprungen und so weiter. Und das geht halt alles so schön flüssig, dass du dir einfach keine Gedanken mehr machst. Also du spielst es einfach. Und wenn du das Movement so gut einverleiben kannst, das macht einen guten Shooter für mich aus. Genau, und selbst wenn es nicht so geil läuft wie bei dir, in deinem Beispiel gerade, hat man nie das Gefühl, dass man ein Match umsonst gespielt hat. Du wirst immer irgendwie belohnt, selbst wenn es absolut mies gelaufen ist, so hast du ja immer noch die KI-Gegner. Es gibt ja ein paar so Grunts, Frontsoldaten heißen die, glaube ich. Frontsoldaten, noch. Genau. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie sie im Englischen heißen. Die waren ja ganz schön in die Kritik geraten. Man hat ja gedacht, jetzt erst die Smart Pistol, die ja automatisch anvisiert und Gegner abfeuert und dann auch noch KI-Soldaten, was soll das denn? Aber Das funktioniert überraschend gut, oder? Ich finde es sogar sehr, sehr gut, tatsächlich. Also natürlich am Anfang ist man ist es halt nicht gewohnt, so. Man ist nicht gewohnt, dass da irgendwelche KI-Gegner drauf sind, weil immer wenn KI-Gegner da waren, ich erinnere mich an Unreal Tournament und an andere Spiele, dann hieß es immer, okay, wir gehen eigentlich nur den Typen farmen, ja, wir suchen den Bot und farmen den und dann gewinne ich. Und hier in dem Fall hast du einfach verschiedene Elemente. Du kannst diese NPCs im Prinzip killen, da eignet sich dann auch die Smart Pistol zu. Oder aber du gehst auf Pilotenjagd oder auf Titanjagd. Oder halt du versuchst, ja, die Herausforderung der einzelnen Karten zu meistern. Also entweder die Fahne zu sammeln oder sonst was zu machen, was der Modus halt gerade hergibt. Prinzipiell sind die KI-Soldaten einfach eine nette Dreingabe, weil du immer das Gefühl hast, es passiert irgendwas. Ist so ein bisschen wie bei Black damals, falls man das noch kennt. Da hattest du auch, selbst wenn du nicht mitgekämpft hast, wenn du nur rumstandest, wurde die ganze Zeit um dich herum geschossen. Die haben sich halt ähnlich wie beim A-Team nie getroffen. Aber du hattest das Gefühl, dass irgendwo Action ist. Und so ähnlich ist es halt bei den Kollegen hier jetzt auch. Die Smart Pistol, muss man dazu sagen, ey, ist halt ganz nett mal am Anfang, also für diejenigen, die Smart Pistol nicht kennen, das ist eine Pistole, die quasi Auto-Aim hat, du visierst quasi automatisch deine Feinde an. Bei den KI-Gegnern so ist es ein Anvisierzyklus und bei den Piloten, also gegnerischen Spielern, sind es 3 Anvisierzyklen, bis du ihn quasi instant killen kannst. Gegen Piloten bringt dir das nichts, ohne Scheiß. Sobald du in einem One-on-One bist mit einem Piloten, der keine Smart Pistol hat, sondern eine richtige Waffe, verlierst du das zu 99%. Also der muss noch nicht mal so viel schlechter sein oder besser sein als du. Du verlierst es einfach. Also das Ding ist auf keinen Fall unbalanced. Du siehst ja auch kaum Leute damit rumrennen. Wenn das Ding wirklich unbalanced wäre, dann würdest du halt auch Leute damit vernünftig rumrennen sehen. Ich glaube, es nutzen die Leute nur, um die Herausforderung zu schaffen. Genau, also die Herausforderung zu schaffen. Oder wenn sie wissen, okay, ich brauche einfach jetzt mal 30 NPC-Kills, damit geht es nämlich ganz gut. Aber ansonsten nutzt man das Ding nicht. Es ist komplett sinnlos im Kampf gegen Titans. Und es ist genauso sinnlos im Kampf gegen Piloten selbst. Ich finde einfach, dass es eine sehr, sehr angenehme Einstand ist von solchen Waffen, von diesem Smart Pistol und NPC-System in einen Shooter. Und da bin ich auch ganz froh, dass es Respawn gewagt hat und nicht irgendeine Firma, deren Leute komplett neu sind in der Branche. Wir beide spielen es auf der One und der Julian spielt es lieber auf dem PC. Magst du was zur PC-Version sagen? Anfänglich ist es tatsächlich genau das Gleiche, augenscheinlich. Der einzige Unterschied ist eben in der Auflösung. Auf der PC-Variante kann man eben, sofern man die entsprechende Hardware hat, bis auf 4K hochzocken. Ist ein bisschen höher. Echt? Der Patch ist, soweit ich weiß, jetzt doch diese oder letzte Woche gekommen. Achso, okay. Nee, dann ist gut. Ja, also der 4K-Patch sollte ja kommen. Ich weiß nur noch, dass er kommen sollte. Aber der Field of View ist um einiges höher. Das ist ja für viele Leute, die Shooter spielen, ja wichtig. Ich persönlich muss sagen, mir ist es nicht so wichtig. Ich spiele sowieso mal auf 90. Ist das die Weitsicht oder was heißt das? Also die Rundumsicht. Genau. Je höher, desto mehr siehst du im Prinzip. Also so mehr siehst du nach links und rechts. Ah, okay. Und je nachdem, wie gut es umgesetzt ist, sieht es auch gut aus. Bei manchen Spielen wäre es eben das Problem, dass dadurch diese Seiten ein bisschen gestreckt aussehen. Bei Titanfall sieht es aber tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und natürlich das langwierige und schwierige Thema der Frames. Also ich habe es mit momentan 120 Frames pro Sekunde. Mir persönlich gefällt es um einiges besser und deswegen habe ich mich halt für die PC-Version an dieser Stelle entschieden. Ja, die Xbox-Version macht ja auch keinen Spaß, weil die halt keine 1080p-Auflösung hat. Ja, also das ist auch schon der Grund. Also da haben wir das Todesurteil der Xbox One. Absolut. Mir persönlich, ich glaube, das ist auch wirklich hardwareabhängig. Ich zocke auf einem relativ großen Fernseher, sitze auch relativ nahe dran und für mich macht jetzt keinen krassen Unterschied, eben weil das Game so schnell ist auch. Klar gibt es Texturen, die nicht so schön aussehen und so weiter und so fort, aber drauf geschissen. Also es ist ähnlich für mich wie bei Counter-Strike damals, weißt du, hast du auch alles ausgeschaltet, einfach nur um die letzten Frames rauszuholen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es hässlich wäre. Überhaupt also, nicht. Jeder, ich denke halt auch, sagt, das ist ein komplett subjektiver Eindruck, den man beim Spielen hat, oder? Genau. Wenn dich das stört, gut, dann spielst du am PC, wenn es dich nicht stört, spielst du an Xbox One. Ja. Ich bin PC-Spieler, ich bin Konsolenspieler, mir ist das scheißegal, Hauptsache macht das Spiel Spaß. Diesen einen Dinosaurier-Schwachmaten hätten sie sich sparen können. Ey, ich raff das nicht. Sie haben diesen auf 2 Karten, ist das, glaube ich. Da gibt's Dinosaurier. Und die sind einfach so unfassbar hässlich. Also es ist eine Hommage irgendwie an Star Wars, habe ich das Gefühl. An AT-AT. Und das sieht richtig, richtig, richtig schlimm aus. Also ich raff das einfach nicht, wie das irgendwie durchs Design rutschen konnte. Das sieht einfach richtig scheiße aus. Ich hab's ja getestet für uns. Ich hab's jetzt, also mit der Review-Version, mit der PC-Version, die ich ja auch schon gespielt habe, eben aus Review-Gründen und so weiter und so fort, bin ich jetzt auf Generationsstufe 7, glaube ich, oder 8, müsste das jetzt sein. Mir macht halt tatsächlich von Mal zu Mal mehr Spaß. Also Generationsstufe ist quasi Prestige. Du fängst im Multiplayer-Modus nochmal von neu an. Und mir macht von Mal zu Mal mehr Spaß, weil du immer nochmal mehr Tricks kennenlernst. Du lernst das Movement noch besser. Also es ist ein bisschen wie bei Dark Souls, also jetzt natürlich nicht vom Spielstil her, aber da hast du so ähnliche Erfolge, was Movement-Sachen angeht. So, du weißt halt irgendwann, hier ist ein Block, so schlage ich dann und hier kann ich das kombinieren. Und so ähnlich ist es hier halt auch. So, hier ist ein Wallrun, wenn ich da dann rüberspringe, kann ich das machen und dann kann ich das machen. Du wirst einfach besser. Das ist auch für mich einer der Punkte, die ich tatsächlich mag, dass es nicht mit zu vielen Karten kam. Weil wenn du zu viele Karten hast, dann kann im Prinzip keiner irgendeine Karte richtig. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Karten es gibt. 14. Irgendwo zwischen 5, 14? 14, ja. Echt? Tatsächlich so viele? Viel. Ja, 14 ich hätte jetzt, Karten. Ich hätte jetzt auf 7 getippt. Oder? Ja, ich auch. Ganz ehrlich. So grob. Aber ist ja noch besser dann. Aber tatsächlich, die Karten spielen sich schön abwechslungsreich und jeder kann sie irgendwie mittlerweile. Also du hast einfach keine Spiele mehr, wo du sagst, ey, die Typen, mit denen ich gerade spiele, die können das Spiel nicht. Und das ist auch ganz gut. Ein Punkt, den man natürlich fairerweise ansprechen muss, sind die Server down, kannst du nicht spielen. Ne? ist halt ein reines Multiplayer-Spiel, was Brink damals das Genick gebrochen hat. So. Und ist hier jetzt nicht der Fall, Gott sei Dank. Also hier finde ich echt innerhalb von ein paar Sekunden irgendwie immer Matches. Battlefield 4 auf der Xbox One funktioniert ja immer noch nicht richtig mit dem Matchmaking. Also da war ich positiv überrascht von Titanfall, dass das schon in der Beta super funktioniert hat. Das ist wirklich kein Vergleich zu Battlefield gewesen. Die Leute schimpfen immer nur auf EA und auf deren Server, aber das scheint ja doch irgendwie ein bisschen auch am Entwickler zu hängen. Also quasi an DICE und Respawn, oder? Ich glaube tatsächlich, dass die Server von Titanfall keine EA-Server sind. Nein, sind sie nicht. Microsoft. Ach so. Genau, die werden von Microsoft gestellt auf der Xbox One-Version, genau. Genau, also ich glaube, das liegt vor allem daran. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, das war ein sehr, sehr smoother Start. Das war ja auch eines der Bedenken, das viele hatten, die Review-Score zu vergeben, bevor das Ding offiziell quasi draußen ist. Reviewer konnten 3 Tage ungefähr vorher schon zocken, waren dann natürlich mit relativ wenigen Leuten auf den Servern. Also du hast zwar immer relativ schnell Matches gefunden, aber dann hieß es, ja, du kannst keinen Score vergeben. Du weißt auch, wie es jetzt zuletzt immer war, wenn Online-Spiele da waren. Du konntest nicht spielen. Und da muss man sagen, hat man diese ganze Schalte Titanfall Online-Sache, haben sie echt gut hingekriegt. Also, ja, also ich habe keinen großen Unterschied gemerkt. Ich hatte ja auch eine Testversion vorher und das ging ziemlich in eins über. Ja, absolut. Da muss man ihnen sagen, alles richtig gemacht. Die Frage ist halt, wie gesagt, keine richtige Kampagne. Braucht man eine Kampagne? Ich brauche sie persönlich ehrlich gesagt nicht. Ja, wenn sich das Spiel auf den Mehrspieler konzentriert, brauche ich keine Kampagne. Sie hätten auch diese Kampagne, die sie jetzt so halb reingebaut haben, hätten sie auch darauf verzichten können. Brauche ich im Prinzip nicht. Dafür brauche ich bei reinen Singleplayer-Spielen aber im Prinzip auch keinen Multiplayer, weißt. Also was wie Spec Ops hätte in meinen Augen auch keinen Multiplayer benötigt. Nee, oder The Last of Us, Uncharted. Ja. Genau, ja, Last of Us hatte ja noch ein, zwei ganz coole Elemente in seinem Multiplayer. Aber prinzipiell gebe ich dir da recht. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Kann ich so unterschreiben. Ich glaube, wir sind mit Titanfall ziemlich zufrieden alle, oder? Das Schöne an Titanfall ist ja auch, das ist so ein Spiel, das kann man immer wieder zocken. Es wird nicht alt, es wird nicht langweilig, man kann einfach reinhüpfen und einfach mal eine Runde zocken. Das ist halt auch ein ganz großer Vorteil. Also ich liebe Call of Duty und ich liebe auch Battlefield. Also für mich ist es immer so, ich muss mich eh irgendwie immer entscheiden. Und Battlefield hat immer das Problem im Prinzip, dass eine Partie extrem lange dauert. Ist manchmal ganz cool, aber prinzipiell braucht man ab und zu auch mal Fast Food. Da kommt jetzt Titanfall halt genau richtig, weil du kannst einfach mal ein 10-Minuten-Match machen. Du kannst dich aber auch, wie ich jetzt gerade, also ich spiele jetzt konstant seit 19 Uhr und jetzt gerade ist es 24 Uhr, mal mehr als 20 Minuten damit beschäftigen. Und es wird trotzdem nicht langweilig, weil du auch ganz nette Modi hast. Das ist ja auch so ein Punkt. Ey, Modi, die ich mit dem Arsch nicht angucken würde in anderen Shootern, spiele ich hier plötzlich und mag sie voll gern. Also ich raff auch nicht, warum. Also es liegt halt nicht nur an den Titans, es liegt halt generell am ganzen Movement und am ganzen Spiel selbst. Aber so wie Capture the Flag, weißt du, das gucke ich halt einmal an, schau, dann gibt es noch irgendwelche Achievements, die ich machen kann oder nicht und dann war's das. Und hier finde ich das halt alles ganz geil. Ich finde es halt generell komisch, dass das Ding so viel Hass abbekommt. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil es so für mich, warum? Weißt du, also warum Titanfall als neues Feindbild? So, was hat Titanfall getan? Ich glaube einfach, weil es dieses, es hat für viele schon den Vorab-Eindruck gehabt eines Call of Duties, was ja sowieso immer gehasst wird von vielen. Und einfach Call of Duty mit Robotern, Punkt. So, was einfach mehr als unfair ist, das zu sagen, weil es einfach nicht stimmt. Es hat weitaus mehr zu bieten, wie wir gerade festgestellt haben. Und dann hat es, glaube ich, noch was damit zu tun, dass eine große Sparte, nämlich die Sony-Abteilung, noch nichts von Titanfall gesehen hat. Ja. Also ich denke, das hat wirklich was damit zu tun. Kommen da so viele Sachen zusammen, dass man sagt, okay, das ist Xbox One, die ja auch zu Beginn echt viel Dresche abbekommen hat. Oder teilweise zu Recht. Stellenweise. Ja. Ja klar, aber teilweise auch einfach unfair. Genau. Dass es dann halt quasi ein Exklusivtitel ist, wenn du es so sehen willst. Dass es dann von den ehemaligen Call of Duty-Machern kommt. Dass es von EA vertrieben wird. Und dass es Multiplayer-only ist. Und dass es keine, weil das ja alle wollen, 1080p hat. Also es ist so, und dass die Beta super lief und deshalb alle, die positiv davon berichtet haben, bezahlt waren. Genau, das kommt natürlich auch dazu, wenn man über Titanfall, das habe ich jetzt sehr häufig erlebt, leider, dass wenn man positiv über Titanfall geredet hat und ich rede, egal ob auf Twitter oder Facebook oder auch im Podcast, ganz egal, Dinge, die mich in der Videospielwelt faszinieren oder auch interessieren, da rede ich drüber. Und was ich gerade zocke, da rede ich auch drüber. Und wenn es halt in dem Fall Titanfall ist und mich das tatsächlich so lange fesselt, dass ich nun mal 2-3 Wochen darüber rede, dann ist das nun mal so. Allerdings muss man sich sehr, sehr viel, ach ey, warum hypst du das Spiel? Es ist doch nur Crap. anhören. Und ich finde es sehr schade, dass man diesem Spiel da Unrecht tut. Ja, ja, also ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz nettes... Warte. Ja, ja, ja, sprich ruhig. Ja, du darfst. Wo sich auch viele Leute beschwert hatten, was ich jetzt zuletzt gelesen hatte, was für mich gar kein valider Punkt war zu Beginn eigentlich, ist der Punkt des nicht zerstörbaren Levels. Und da muss ich sagen, so, das macht auch gar keinen Sinn, dass dieses Level zerstörbar wäre. Weil wenn du es komplett wegbomben könntest, hättest du dann im Prinzip nach einer Zeit als Pilot überhaupt gar keine Chance mehr, was vernünftig zu reißen, weil eben dein, gerade diese Höhenunterschiede, die du zu einem Titan aufbauen kannst, sind ja das, was dich rettet als Pilot. Da macht es dann einfach gar keinen Sinn, deine Mauer abzubauen. Ja, Punkt. Wenn das diese zerstörbare Umgebung hätte, dann würde Titanfall dafür kritisiert werden. Ja, wahrscheinlich. Wenn du die Umgebung zerstören könntest, würde dieses ganze Spielprinzip keinen Sinn machen. Das ist so wie bei Dark Souls kannst du ja auch keine Mauern hochklettern. So, ja, das stimmt. Und ist auch gut so. Was ändert das jetzt? Ja. So. Naja, auch lustiger Fakt ist tatsächlich, dass ich gerade halt Dark Souls 2 exzessiv suchte und Titanfall. Sei eigentlich sehr grundverschiedene Spiele, aber passt wirklich also gut zusammen. Exakt die beiden Titel zocke ich gerade auch am meisten. Und das Lustige ist ja, dass der X-Button bei dem einen Game fürs Nachladen sorgt, also bei Titanfall, und beim anderen für den eigentlich wichtigsten Move, nämlich das Item benutzen. Und da habe ich schon sehr, sehr viele wichtige Items bei Dark Souls jetzt zuletzt in die Tonne getreten quasi, indem ich sie einfach benutze. Sehr ärgerlich, ja. Ja, mega ärgerlich. So, ja, yeah, und dann, ach, oh, fuck. Hoffentlich keine Dämonenseele. Nee, eine Dämonenseele war es nicht. Aber es waren zweimal Menschenbild. Ah. Was ja auch ärgerlich ist. Also ja, das gerade jetzt, wo es wichtig ist bei den Dark Souls, ja, das ist sehr ärgerlich. Ja, danke, erinnere mich nochmal dran. Eigentlich kannst du nochmal komplett deinen Spielstand löschen. Ja, ja, das mache ich am besten jetzt direkt. Dann bringst du dich um. Genau, jetzt mache ich das. Ja, hör mal, Chris, dann wirklich vielen lieben Dank, dass du jetzt die Zeit noch genommen hast, mit uns über Titanfall zu quatschen, so spät am Abend. Konnte ja weiter zocken. Wir haben ihn ja nicht vom Zocken abgehalten, oder? Ja, lustiger, genau, das ist ja das Tolle an der neuen Konsolengeneration. Ich sitze hier rum, esse Pizza und warte darauf, dass mich Leute in Podcasts einladen, von denen ich dann erzähle, ich habe keinen Rechner, ich kann nur skypen via Xbox One. So, das ist mein Leben. Aber es ist jetzt auch nicht das schlimmste Leben auf der Welt. Viel Spaß noch beim Titanfall-Zocken. Wir sehen uns gleich auf dem Schlachtfeld. Das ist doch mega gelogen, Alter. Gehst doch jetzt ins Bett. Ach, pss. Eine Runde ist noch drin. Ist doch schon weit über deine Schlafenszeit, Alter. Meckert deine Mama nicht schon? Rede nicht von meiner Mama. Das Match verloren. Ah, das ist traurig. Verabschiedung. So, dann haben wir es doch ganz gut geschafft, oder? Ja. Bist du zufrieden? Ich hoffe, die Zuhörer sind zufrieden. Ich hoffe, es hat ihnen Spaß gemacht. Und falls ja, würden wir uns sehr über positive Bewertungen, Lob, Kritik und Anregungen freuen. Ich wünsche euch allen einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wie die Zeit gerade ist. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hört euch auch die nächste Folge an. Wir würden uns freuen. Tschüss. Warum hörst du dich jetzt an wie durch eine... Weil ich ins Mikrofon gebissen habe. Ah, okay. Guten Tag, Tim. Du Mongo. Aber nett bist du trotzdem, danke. Arschloch. Arschloch. Dankeschön, Arschloch. Du bist nur zu dumm. Arschloch. Du Süßer. Arschloch.